Als ich damals aus dem Hause trat, empfand ich die Stadt und die Welt viel mehr verwandelt und verzaubert, als wenn Fahnen und Kränze, Bänder und Feuerwerke sie geschmückt hätten. Er hatte den Vorgang der Berufung erlebt, den man recht wohl ein Sakrament nennen darf. Das Sichtbarwerden und einladende sich Öffnen der idealen Welt, welche bis dahin dem jungen Gemüt nur teils vom Hörensagen, teils aus glühenden Träumen bekannt gewesen war. Diese Welt existierte nicht nur irgendwo in der Ferne, in der Vergangenheit oder Zukunft. Nein, sie war da, war aktiv. Sie strahlte aus, sie schickte Sendboten, Apostel, Gesandte, Männer wie diesen alten Magister. Und aus dieser Welt, durch einen dieser ehrwürdigen Sendboten, war auch an ihn, den kleinen Lateinschüler, Mahnung und Ruf ergangen. Der Besuch des Musikmeisters war weder ein Zufall noch eine wirkliche Schulinspektion gewesen. Knechts Name hatte bereits seit längerer Zeit aufgrund von Berichten seiner Lehrer auf den Listen der Schüler gestanden, welche eine Erziehung in den Eliteschulen würdig schienen. Und er hatte dem alten Musikmeister gefallen, sehr gut sogar, so dass dieser nach der Rückkehr mit eigener Hand seinen Namen in die Liste der Schüler schrieb, welche einer Aufnahme für würdig befunden waren. Ich wusste vorher nichts davon, dass ich bereits zu den Electi, zur Flos Juventutis gehörte, wie im Orden die Eliteschüler heißen. Knecht aber erlebte seine Berufung bereits als einen Vorgang im eigenen Innern. Und auch so war es ein scharfer Einschnitt in seinem Leben. Wenn auch die Stunde mit dem Zaubermann in meinem Herzen schon Geahntes erfüllte oder näher rückte, durch jene Stunde war das Gestern vom Heute, das Gewesene vom Jetzigen und Kommenden deutlich getrennt. Es gibt viele Arten und Formen der Berufung. Der Kern und Sinn des Erlebnisses aber ist immer derselbe. Es wird die Seele dadurch erweckt, verwandelt oder gesteigert, dass statt der Träume und Ahnungen von innen plötzlich ein Anruf von außen, ein Stück Wirklichkeit dasteht und eingreift. Und das Stück Wirklichkeit war in diesem Fall die Gestalt des Meisters gewesen. Wie eine junge Pflanze, die bisher still und zögernd sich entwickelte, plötzlich heftiger zu atmen und zu wachsen beginnt, als sei ihr in einer Stunde des Wunders mit einem Mal das Gesetz ihrer Gestalt bewusst geworden und sie strebe nun innig nach seiner Erfüllung, so begann der Knabe, nachdem ihn die Hand des Zauberers berührt, rasch und sehnig seine Kräfte zu sammeln und anzuspannen, fühlte sich verändert, fühlte sich wachsen, fühlte neue Spannungen, neue Harmonien zwischen sich und der Welt. Und konnte in anderen Stunden aber auch alles vergessen und mit einer ihm neuen Weichheit und Hingabe träumen, dem Wind oder Regen zuhören, in eine Blume oder ins ziehende Flusswasser starren, fortgezogen vom eigenen Ich zum anderen. Zur Welt, zum Geheimnis und Sakrament, zum schmerzlich schönen Spiel der Erscheinungen. So von innen beginnend und wachsend bis zur Begegnung und Bestätigung des Innen und Außen vollzog sich die Berufung bei Josef Knecht. Als sich Josef Knecht seiner Lage und seines äußeren Schicksals bewusst wurde, da hatte sich der gleiche Vorgang der Lostrennung und Vereinzelung längst schon in seinem Innern vollzogen. Er fand sich in seiner Schule und Stadt nicht mehr unter seinesgleichen und am rechten Orte, sondern das alles war jetzt von einem heimlichen Tode, einem Fluidum von Unwirklichkeit, von Vergangensein durchsetzt. Es war zu einem Provisorium, einem abgetragenen und nirgends mehr passenden Kleid geworden. Dieses Entwachsen aus meiner bisher harmonischen und geliebten Heimat, dies Entwerden wurde gegen das Ende hin für mich zu einer großen Qual, sagte Knecht einmal später. Denn alles verließ ihn, ohne dass er gewiss war, ob nicht eigentlich er es sei, der es verlasse. Ob er nicht dieses Absterben und Fremdwerden in seiner lieben, gewohnten Welt selber verschuldet habe, durch Ehrgeiz, durch Anmaßung, durch Hochmut, durch Untreue und durch Mangel an Liebe. Wer die Berufung empfängt, der nimmt damit nicht nur ein Geschenk und einen Befehl entgegen, er nimmt auch so etwas wie eine Schuld auf sich. war der Schule Eschholz zugeteilt worden. Bilder dieser Schule hatte ich früher schon im Amtszimmer des Rektors gesehen. Eschholz war die größte und die jüngste Schulsiedlung von Kastalien. Die bauten alle aus neuerer Zeit. Keine Stadt in der Nähe, nur eine dorfähnliche kleine Niederlassung. Dahinter entfaltete sich weit, eben und heiter die Anstalt, um ein großes freies Rechteck angelegt, in dessen Mitte, geordnet wie die fünf auf einem Würfel, fünf stattliche Mammutbäume ihre dunklen Kegel in die Höhe trieben. Der riesige Platz war teils mit Rasen, teils mit Sand bedeckt und nur von zwei großen Schwimmbassins mit fließendem Wasser unterbrochen, zu welchen breite, flache Stufen hinabführten. Beim Eingang zu diesem sonnigen Platz stand das Schulhaus, das einzig hohe Gebäude der Anlage, zweiflügelig mit je einer fünfsäuligen Vorhalle an jedem Flügel. Alles übrige Bauwerk, das den ganzen Platz ohne Lücke von drei Seiten umschloss, war niedrig, flach und schmucklos. Bei der Ankunft wurde der Knabe nach kastalischer Sitte von einem Kameraden empfangen. Einem hübschen, großgewachsenen Knaben, in blaues Leinen gekleidet, ein paar Jahre älter als Josef, der gab ihm die Hand. Ich bin Oskar, der Älteste vom Haus Hellas, wo du wohnen wirst, und es ist mein Auftrag, dich bei uns willkommen zu heißen. In der Schule wirst du erst morgen erwartet. Wir haben hübsch Zeit, alles ein wenig anzusehen. Josef wurde in die Schlafstube geführt, die er mit zwei anderen Knaben teilen sollte. Er wurde mit Zwieback und einem Becher Fruchtsaft bewirtet. Es wurde ihm das Haus Hellas, eine der Wohnparzellen des großen Rechtecks, gezeigt. Es wurde ihm gezeigt, wo er im Luftbad sein Handtuch aufhängen und in welcher Ecke er Topfblumen halten könne. Er wurde auch noch vor Abend zum Waschmeister ins Waschhaus geführt, wo man ihm einen blauen Leinenanzug aussuchte und anpasste. Ich fühlte mich vom ersten Augenblick an wohl am Ort. Im Übrigen war das Internatsleben ja nichts Neues für mich. Er ordnete sich ohne Mühe ein.